Munde, aber nicht für mich, aber nicht für mich. Und wenn ich dann mal traurig bin, kommt mir dieses Lied im Sinn. Mein Herz, es wird so schwer, denn du fehlst mir doch sehr. Denn du fehlst mir doch sehr.